Liebe Genossen, liebe Genossinnen, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Palästina-Solidarische, wir haben uns heute hier versammelt, um für die Freiheit aller politischen Gefangenen zu demonstrieren. Wir haben uns aber auch heute hier versammelt, um speziell für die Freiheit der palästinensischen Gefangenen zu demonstrieren, denn ein Teil der deutschen Bevölkerung schweigt über diese Gefangenen. Über diese Hunderten von Menschen, die in israelischen Folterkellern und Gefängnissen eingesperrt sind. Viele von ihnen Jugendliche oder Kinder wie Aita Mimi, die ohne jegliche Grundlage in den Gefängnissen sitzen. Mit diesen Menschen müssen wir unsere unbedingte Solidarität zeigen. Das ist umso wichtiger, denn Solidarität mit diesen Gefangenen ist auch eine wichtige politische Position in Deutschland. Viele mögen glauben, die Frage der politischen Gefangenen in Deutschland selbst wäre nicht so wichtig. Aber sie ist unbedeutend wichtig und sie wird von Tag zu Tag wichtiger. Denn es ist die deutsche Regierung, die die politische, diplomatische, wirtschaftliche und militärische Rückendeckung gibt. Für Regime wie das Sisi-Regime in Ägypten, das genauso wie der israelische Staat seit Jahren die Blockade gegen den Gaza aufrechterhält, das selbst mehr als 80.000 Gefangene eingekerkert hat, die für Demokratie und soziale Rechte gekämpft haben. Oder die türkische Regierung, die mittlerweile 250.000 Menschen in die Gefängnisse verbracht hat. Wir könnten die Liste ewig fortführen, aber der Kampf für die Freiheit der palästinensischen Gefangenen, die Freiheit aller politischen Gefangenen, muss für eine Kampffrage werden. Nicht nur der Palästinenserinnen in Deutschland und international, sondern für die gesamte Arbeiterinnenbewegung in Deutschland. Denn auch in Deutschland sollen wieder mehr Menschen hinter Gitter gebracht werden. Bereits in Bayern und Sachsen sind die Sicherheitsgesetze massiv verschärft worden. Die Polizei hat unglaublich mehr Befugnisse erhalten. Und mit dem neuen sogenannten Heimatminister Seehofer können wir nicht nur erwarten, dass die Repressionsschraube angedreht wird, sondern auch, dass Rassismus umso mehr gegen unsere migrantischen Brüder und Schwestern in Deutschland salonfähig gemacht werden soll. Lasst uns dagegen gemeinsam kämpfen, nicht nur in der Palästina-Frage, sondern in allen sozialen Fragen in Deutschland. Viele von euch sind nicht nur Palästinenserinnen, sie sind auch kleine Ladenbesitzer, Lohnabhängige, Arbeiterinnen. Lasst uns gemeinsam organisieren in den Gewerkschaften, in revolutionären Organisationen, wie der Gruppe Arbeiterinnen macht, und für unsere Rechte kämpfen, sei es gegen die Besatzung und Unterdrückung Palästinas, sei es gegen die Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiterinnenklasse in Deutschland. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch! Die